hat eine Rose gezählt im Garten mitten an. Die hat so schön geblüht, haben sie im Herz gesetzt und nicht umsonst gemüht. Wohl denen, die ein Garten haben, sie hat so schön geblüht. Und wenn die Schneewind wehen und blasen durch den Tann, was kann uns schon geschehen? Haben ja das Dach gerichtet, mit Moos und Stroh verdient.